Bitişen. Alles klar. Guten Abend, mein Name ist Salih Taş. Ich bin heute Stationarzt. Dann würde ich gerne mit Ihnen ein Anamnesegespräch durchführen. Ist das klar für Sie? Ja, ist in Ordnung. Genau. Ich würde gerne zunächst ein paar Fragen bezüglich Ihrer persönlichen Daten stellen. Ja. Und dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay. Genau. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Sebastian Beck. Sebastian Beck. Können Sie Ihren Vornamen und Nachnamen Ja, buchstabieren? Sebastian schreibt sich S-E-B-A-S-T-I-A-N. Ja, genau. Sebastian. Genau, ja. Und Beck schreibt sich B-E-C-K. Beck. Ja, genau. Wie alt sind Sie bitte? 22. 22, genau. Wann genau sind Sie geboren? Am 17. Mai 2001. Am 17. Eins. Mai 2001. Genau. Wie schwer und groß sind Sie? Ich bin 1,84 84. und wiege 76 Kilo. 76. Ja. Genau. Wie kann ich Ihnen helfen? Was fühlt Sie zu heute? Ja, so in den letzten 5 Tagen habe ich eine zunehmende Schwäche. Ich bin müde, kann nicht richtig schlafen. Ich habe Fieber bis 39 Grad gemessen. Hm. Ich habe starkes Schwitzen. Ich muss auch, habe etwas Schluckstörung, so das Schlucken fällt mir etwas schwer. Ja, es geht mir nicht gut. Verstehe. Sind die alle Beschwerden gleichzeitig angefangen oder wie ist passiert? Erstmal, was Ja, die haben ist so dran ziemlich, gekommen? gleichzeitig angefangen. Ich fühlte mich müde und dann habe ich irgendwann Fieber gemessen und ja, das war ich sehr erschrocken, dass das 39 war. Die Fieber, die Sie schon gemessen haben, war dauerhaft oder manchmal? Ich habe eigentlich jetzt die letzten 5 Tage immer Fieber gehabt. Was haben Sie gemacht dagegen? Medikamente eingenommen oder etwas immer? Ich habe gestern mal eine Paracetamol genommen, Wie stark ist das? aber das Fieber ist nur ganz wenig runtergegangen, vielleicht um ein halbes Grad. Das hat nicht viel geholfen, war nicht so. Wie war die Dosierung des Eine Medikamentes? Paracetamol für Erwachsene stand da drauf. Ein 1.400 oder? Okay. Genau. Leiden Sie unter Abgeschlagenheit seit letzten 5 Tagen? Müde, schlapp seit 5 Tagen. Genau. Sind Sie wegen dieser Beschwerden bei einem Arzt gewesen schon? Bis jetzt noch nicht, nein. Bis jetzt noch nicht. Genau. Haben Sie auch Schmerzen irgendwo? Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder etwas? Nee, nur so ein bisschen Halsschmerzen. Also wenn ich etwas schlucken möchte, dann tut das etwas weh im Hals. Der Hals ist auch, habe ich den Eindruck, etwas geschwollen, so außenrum hier. Aber ich weiß es nicht genau. Das müssen Sie vielleicht noch mal bei der Untersuchung dann feststellen. Das mache ich gerne. Genau. Diese die Schwellung des Hals Ja. innerhalb von 5 Tagen. Ja, auch in den letzten 5 Tagen ist das gekommen, ja. Haben Sie schon bemerkt, eine Auslöser davor oder etwas? Ich kann mir das nicht so richtig erklären. Ich hatte vor 14 Tagen, da hatte ich eine Zahnoperation. Da musste ein entzündeter Zahn entfernt werden. Hier Wann war unten, das ganz genau? vor 2 Wochen war das. Und Ja, ich war danach noch zweimal zur Kontrolle bei dem Arzt und der Arzt sagte, soweit ist er zufrieden. Die Wunde verheilt ganz gut. Das war vor 2 Wochen, da war die Operation. Haben Sie nach der Operation Medikamente, Antibiotikum eingenommen oder? Nein, nein, das habe ich nicht. Obwohl im Nachhinein mir gesagt wurde, dass ich das eigentlich hätte nehmen müssen, weil ich vor einem knappen Jahr eine Herzoperation hatte. Und da wurde mir letztendlich gesagt, dass ich mindestens ein Jahr danach noch bei solchen Eingriffen wie beim Zahnarzt oder beim Hals-Nasen-Ohrenarzt oder beim Urologen ein Antibiotikum bräuchte. Aber das ist, hat leider nicht stattgefunden. Können Sie nochmal erklären? Ich habe etwas verpasst, wahrscheinlich. Was hat der Zahnarzt gesagt? Oder was hat. Der Zahnarzt hat nur kontrolliert 2 Tage nach der Operation und dann nochmal 2 Tage später hat er die Wunde angeschaut und damit war der Zahnarzt aber zufrieden. Okay. Und haben Sie noch etwas erzählt davon, dass etwas vom Hassarzt oder etwas? Nein, ich bin vor einem Jahr am Herz operiert worden. Vor einem Jahr. Ja. Und danach wurde mir gesagt, müsste ich eigentlich für ein Jahr lang ein Antibiotikum bekommen bei Operationen oder bei Zahnarzt. Ja, richtig, genau. Und das ist aber hat nicht stattgefunden, diese Antibiotikagabe. Haben Sie selbst nicht eingenommen oder? Nein, ich habe nicht dran gedacht und der Zahnarzt hat auch nicht dran gedacht. Verstehe. Warum wurden Sie operiert? Was genau die Diagnose? Herzen, ja, da war ein Loch in der Herzscheidewand. Dieses Loch. Ich bekam, wenn ich Sport machte und ich mache regelmäßig Sport, dann bekam ich schlechter Luft und ich fühlte mich auch nicht fit. Und dann wurde ich untersucht und dann wurde dieses Loch festgestellt. Das wurde dann über eine Katheteruntersuchung mit einem, wie eine Art Schirm, wurde dieses Loch verschlossen. Und danach ging es mir jetzt auch viel besser. Ich konnte besser Sport treiben Ja, und verstehe. ja. Ja, verstehe, genau. Vor einem Jahr, ne? Ja, vor 11 Monaten. 11 Monate. Ich sollte jetzt in einem Monat wieder zum Kardiologen zur Kontrolle, um das Ergebnis zu überprüfen. Aber den Termin habe ich, aber jetzt habe ich eben Fieber und jetzt bin ich hier bei Ihnen. Genau. Verspüren Sie Herzrasen jetzt oder Luftnot? Der Puls ist etwas schneller, aber ich glaube, das ist das Fieber. Dass ich da vielleicht etwas schnelleren Puls habe. Oder Herzstolpern? Nein, habe ich nicht. Okay. Leiden Sie uns auch unter anderen chronischen Erkrankungen? Ja, ich habe Asthma. Seit circa 10 Jahren, gut 10 Jahren, habe ich Asthma. Da wurde mir gesagt, das ist allergisches Asthma auf Hausstaub und auf Getreidepollen. Und da nehme ich auch 2 Medikamente und damit geht das eigentlich ganz gut. Was nehmen Sie ganz genau Ich nehme ein? einmal Salbutamol-Spray, also 2 bis 3 Mal am Tag, je nachdem, wie es mir geht. Und dann nehme ich noch Budesonid. Heißt das, Budesonid. Das nehme ich Budisonit, ne? Okay. einmal am Tag und gerade im Herbst und Winter oder wenn ich die Symptome habe mit Getreide, dann nehme ich es auch 2 Mal am Tag. Bekommen Sie Anfall, Asthmaanfall? Asma. den letzten Monaten gar nichts mehr. Das ist eigentlich inzwischen ganz gut eingestellt. Können wir sagen, unter Kontrolle? Hm? Ja, ich bin da auch regelmäßig einmal im Jahr beim Lungenfacharzt und Hm. einmal im Jahr beim Hausarzt, der macht Lungenfunktionsmessung und. Das ist bisher ganz zufrieden. Genau. Gibt es noch die Erkrankungen, unter denen Sie leiden? Ich habe noch, da sagen die Leute, das ist eine Verbindung. Ich habe auch noch Neurodermitis, besonders im Winter. Und dann muss ich Hautpflegesalben nehmen. Und wenn es mal ganz schlimm wird, dann muss ich auch mal eine Salbe mit Cortison nehmen. Aber das ist eher selten der Fall. Im Winter besonders sind sie davon betroffen, ne? Dass wenn die Luft trocken ist, im Winter in der Heizungsluft, dann ist das viel schlimmer. Verstehe. Erinnern Sie sich daran oder wissen schon ganz genau, ob die Diagnose über Ihre Herzprobleme, was die Diagnose ist, ganz genau. Atriumzeptum-Defekt oder etwas. Atrioszeptaldefekt oder etwas. Nein, es sei eine kleine Öffnung, die eigentlich ein Säugling noch hat, heißt es, und die sich dann nach der Geburt verschließt. Ja, verstehe. Bei manchen Menschen verschließt sich das nicht, hat man mir gesagt, und es macht auch dann keine Probleme, aber bei manchen eben doch, und das war bei mir der Fall. Ja, genau. Genau. Wurden Sie schon operiert, außer dass Ja, ich hatte als Kind, da war ich so ungefähr 10 Jahre alt, hatte ich einen Leistenbruch auf der rechten Seite. Und das wurde operiert und das war alles in Ordnung. Genau. Haben Sie schon mal bemerkt, dass Sie abgenommen haben in letzter Zeit? Nein, ich habe mein Gewicht in den letzten Jahren immer gehalten. Verstehe. Stuhlfrost, leiden Sie auch? Ja, so ein bisschen Schüttelfrost hatte ich heute Nacht, und auch starkes Schwitzen. Auch gibt es Schwierigkeiten beim Wasserlassen und beim Stuhlgang? Nein, Wasser lassen musste ich jetzt nicht so viel. Ich glaube, ich habe viel Flüssigkeit verloren durchs Schwitzen. Der Urin jetzt sehr dunkel. Ich habe versucht, immer etwas zu trinken, aber ich habe auch keinen Appetit. Jetzt, seitdem ich Fieber habe, Stuhlgang war normal. Verstehe. Darf ich fragen, ob Ihre Eltern im Leben sind Ja, noch? meine Eltern leben. Der Vater hat auch Asthma. Der ist 52 Jahre alt. Die Mutter ist auch 52 Jahre alt. Bei der Mutter vor 3 Jahren ein Brustkrebs festgestellt. Und dann ist sie operiert worden und hat noch Chemotherapie bekommen und auch eine Bestrahlung. Aber im Augenblick sind die Ergebnisse zufriedenstellend. Ja, Gott sei Dank. Dann habe ich noch einen Bruder, 18 Jahre alt, der hat auch Asthma. Genau, das ist eine Und familiäre Vorbelastung, ne? eine Schwester, die ist 20 Jahre alt, die hat eine vergrößerte Schilddrüse und einer leichten Unterfunktion. Aber sonst geht es dir gut. Nimmt sie etwas mit ein? Medikamente? Ich glaube, sie nimmt ein Medikament ein, aber ich wohne ja nicht mehr zu Hause, meine Schwester auch nicht mehr. Sie lebt auch in einer anderen Stadt. Ich weiß jetzt nicht, welches Medikament sie nimmt. Verstehe. Brauchen Sie? Nein, habe ich noch nie gemacht. Ja, das ist gut, ne? Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke Alkohol so 1 bis 2 Mal in der Woche. Vielleicht so 1 bis 2 Flaschen Bier, aber das ist nicht regelmäßig. Gelegentlich können wir sagen. Ja. Ein, zwei Flasche Bier, ne? Darf ich fragen, ob Sie bisher Kontakt zu Drogen gehabt haben? Ich nicht. Nein. Ja, genau. Studieren Sie oder was machen Sie? Ah, ich Arbeiten? studiere Geschichte und Englisch. Das ist gut. Mit welchem Semester sind Sie? Semester? Ich bin im 6. Sind Sie damit zufrieden? Ja, Okay. es ist anstrengend, aber es macht mir Spaß. Ja, verstehe. Sind Sie verheiratet oder? Nein, ich lebe in einer Wohngemeinschaft mit 4 anderen Studenten. Ja, verstehe. Darf ich fragen, ob Sie Partnerin haben? Ja, ich habe eine Partnerin, die lebt aber nicht dort in der Wohngemeinschaft. Leiden Sie an so Unverträglichkeiten gegen Lebensmittel oder gegen Medikamente? Lebensmittel. Ich habe nur oben wegen dem Asthma eben Getreide, Pollen in der Saison und Hausstaub. Das ist mein Problem. Wie äußert sich ganz genau? Schnupfen. Ja, indem ich dann, wenn ich jetzt keine Medikamente nehmen würde, würde ich verstärkt Luftnot haben und Asthma haben. Diese Asthma-Symptome, ne? Genau. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, bin ich. Ich war jetzt gerade vor einigen Monaten für 3 Wochen in Thailand. Da war ich vorher beim Hausarzt und der hat den Impfpass nochmal angeschaut und sagte, das wäre soweit alles ausreichend. Vor einigen Wochen, ne? Vor 4 Monaten. Vor 4 Monaten, okay. In Thailand. Ja. Ich würde eine kleine Zusammenfassung machen, vielleicht. Ja. Genau, leiden Sie seit letzten 5 Tagen unter Abgeschlagenheit, Fieber und etwas auch Schwitzen, Ja. Schüttelfrost auch. Und auch haben Sie bemerkt, dass sie fast angeschwollen sind, ist. Etwas, ja. Genau. Gibt es noch Beschwerden? Vielleicht. Es ist die Schlappheit und Müdigkeit und ja, und das Ungewisse, was kann das sein, was kann ich haben, dass ich 5 Tage lang schon so hohes Fieber habe. Ja. Die Schwellung sind die beide Seiten oder einseitig? Eindruck, das ist so geschwollen. Ich kann das nicht so richtig fühlen. Da sind keine Knubbel oder keine Knoten oder so, aber ich habe den Eindruck, der Hals ist dicker. Na, genau, okay. Haben Sie etwas Kaltes getrunken? Nein. Oder? Okay. Genau, bin am Ende mit meinem Gespräch. Ich würde Sie jetzt körperlich untersuchen. Ja. Und würde ich Blut abnehmen. Okay. Genau. Die Beschwerden könnten mit viele verschiedenen Ursachen zusammenhängen. Vom vielleicht ein Mangelentzündung bis etwas Schweres, vielleicht Ernsthaftes, könnte sein, aber ich muss zuerst sie körperlich untersuchen. und Okay. Blut abnehmen, ja. Okay, so können wir das machen. Ja, genau. Prima. Dann haben Sie jetzt einige Minuten Zeit. Ja, Okay, ich habe sie erbrochen. Ich habe noch ein paar. erbrochen habe ich nicht, nein. Übelkeit, schwindelig. War ein bisschen schwindelig schon, Übelkeit nicht, aber ich habe keinen Appetit bei dem Fieber. Ich habe kaum was gegessen, nur getrunken. Ich habe Ja. keinen Hunger. Verstehe, okay. Okay, danke schön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ist klar. Ich habe eine Frage. Ja. Könnten Sie bitte Ihre Fieber genau beschreiben? Dauerhaft. Also ich habe jetzt zweimal am Tag gemessen. Das ist morgens vielleicht 38,5, aber geht meistens am Nachmittag und Abend über bis 39, teilweise sogar etwas über 39 Grad. Ähnliche Beschwerden hat ich Kollegen oder aufgetreten, sind aufgetreten. Solche Beschwerden, ob ich Ja, die schon. solche. Nein, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal hatte, so lange, auch so lange Fieber. Ich hatte mal als Kind mal irgendwie mal eine Grippe oder so etwas, aber das war höchstens dann 2 Tage, das Fieber. Ich verstehe, ich kann nicht ganz genau verstehen. Ja. Welche Antibiotikum haben Sie eingenommen? Welche Ja, Antibiotikum? ich habe kein Antibiotikum eingenommen. Das ist vergessen worden jetzt. Im Nachhinein hat man mir gesagt, hätte ich doch das nehmen müssen. Ich Ja, habe okay. so ein Merkblatt mitbekommen, Okay. aus dem kardiologischen Zentrum, dass ich bei solchen Eingriffen Ja. 1 Jahr lang ein Antibiotikum nehmen muss. Aber Sie das haben vergessen. Sie habe ich. haben vergessen bei der Zahnarzt. Genau, ich habe es vergessen und der Zahnarzt hat, glaube ich, auch nicht dran gedacht, obwohl der Zahnarzt auch wusste, von der Herzoperation. Irgendwie haben wir das vergessen. Das war nicht gut. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Gibt es in Ihrer Umgebung jemanden, der gleich oder ähnliche Beschwerde hat? Soweit ich weiß, gibt es niemanden, auch in meiner Wohngemeinschaft nicht. Ich kenne niemanden, der ähnliche akute Beschwerden hat. Haben Sie sich selbst Covid-19-Test durchgeführt? Was für ein Test? Ein Covid? Covid-19, ja. Nein, habe ich nicht gemacht. Okay. Könnten wir als Arzt anfangen, Herr Heiko? Von mir aus können wir anfangen. Sali? Ja, ich muss auch. Ja, probieren Sie es. Ja, genau. Ich Ich probiere bin mal. Prüfer, aber. Okay. Okay. Moment. Guten Abend, Herr Obert. Guten Abend. Ich habe vor kurzem einen jüngeren Patient gesehen. Ja. Dann würde ich ihn Ihnen vorstellen. Gerne. Genau. Herr Beck ist ein 22-Jähriger, 1,84 Meter großer und 76 Kilogramm schwerer Patient, der sich heute bei uns wegen seit letzten 5 Tagen bestechende, progredierende Halsschmerzen vorgestellt hat. Des Weiteren klagt oder berichtet er über Fieber und Schwitzen, Dysphagie Genau, und Abgeschlagenheit. Okay, also Herr Beck ist ein 22-jähriger Student, Ja, genau, stimmt. der sich heute bei uns vorgestellt hat. Er ist 1,84 groß, 76 Kilogramm schwer. Ja, genau. Beck klagt seit 5 Tagen über Leistungsknick, Müdigkeit, Fatigue, über febrile Temperaturen bis 39 Grad Ja. und Dysphagie. Gut. Genau, und er fügt hinzu, dass seine Hals angeschwollen sei. Okay. Genau. Er berichtet über eine diffuse Schwellung im Halsbereich. Mehr wissen wir noch nicht. Ja, genau. Außerdem die Fragen nach Vertigo, Nausea und Palpitation und Tachypnoe und auch Tachykardie. Nein, ich kann die gibt. Ja, gibt es da keine. Tachypnoe wurde verneint, aber er hat auch gesagt, dass er Tachykardie gehabt habe. Oder er berichtet über zumindest einen beschleunigten Puls. Ja. Ja, genau, beschleunigte Puls, ja. Als Vorerkrankung habe er erwähnt, dass er vor 11 Monaten ungefähr ein Atrialseptaldefekt oder Ventrikulärseptaldefekt. Atrium-Septal-Defekt. Er hat nicht ganz genau gesagt, dass es Atrialseptaldefekt ist, aber er hat gemeint, dass er Herzschwindel-Loop Operationen gehabt habe. Oder viele Menschen haben ja auch ein persistierendes Foramen ovale. Ja, Foramen ovale. Ja, und ein persistierendes Foramen ovale gibt es zwar, glaube ich, relativ häufig, aber noch Ja. keine Symptome. Ja. Diesen Patienten, der wurde symptomatisch und bekam deswegen eine Okklusions-OP in Form eines Schirmchens, was Ja. das Foramen Das aufgespannt wird. heißt Atrium Septum Defekt. Gut. Ja. Also ein persistierendes Foramen ovale und eine Okklusions. Das Therapie. war 11 Monate. Okay. Gut. Genau, aber wichtig ist, dass er nach den Operationen nicht gut Antibiotika-Therapie bekommen habe. Es wird standardmäßig für 12 Monate eine Antibiotika-Prophylaxe gefordert oder angeraten bei Ja. Eingriffen. Und was hat der Patient für einen Eingriff bekommen vor 2 Wochen? Genau, er wurde auch beim Zahnarzt ein Eingriff Ja, vor 2 Wochen erfolgte eine Zahnextraktion. genau, er genau. Zahnherd oder bei einem beherdeten Zahn, leider ohne Antibiotika-Prophylaxe. Ja, genau. Gut. Okay. Gibt es andere chronische Erkrankungen bei den Patienten? Ja, genau. Er leidet auch unter Asthma seit 10 Jahren. Dagegen nehme er Salbutamol. Seit 10 Jahren besteht ein wohl allergisches Asthma bronchiale auf Hausstaub und Getreide. Ja, genau. Gegen Pollen und Getreide und Hausstaub. Gut. Genau. Könnten Sie wiederholen, Herr Heiko? Ja. Es besteht. Seit 10 Jahren besteht ein Asthma bronchiale oder man kann auch sagen, ein allergisches Asthma bronchiale bei bekannter Hausstaub- und Getreideunverträglichkeit oder Allergie. Es bestimmt ja den Begriff der Hausstauballergie. Und viele Menschen heutzutage Ja. das Hausstaubproblem darstellt. Nimmt der Patient da regelmäßig Medikamente? Genau, Salbutamol, Spray, Ja. auch Budesonid, Budesonid, einmal täglich. ja. Ja, ist das Asthma darunter gut kontrolliert oder? Genau, er meinte, dass die Krankheit unter Kontrolle ist, sei, ja. Gibt es noch andere Operationen bei dem Patienten? Genau, er wurde vor 10 Jahren am rechten Leistenbruch wegen der Leistenhernie operiert wurde. Er wurde es Inguinalhernie. erfolgte vor 10 Jahren eine Herniotomie Genau. bei Hernia inguinalis rechts. Ja, Ja, genau. Herniotomie. Okay. Außerdem hat er auch gemeint, dass er an Neurodermatitis, Ja, Neurodermitis, ja. Neurodermitis leide. Besonders hat er gesagt, dass im Winter die Symptome verstärken Genau. seien. Ja. Der Patient leidet auch seit Jahren an einer Neurodermitis mit einer Re Verschlechterung im Winter halt. Ja, genau. Gut. Dagegen nehme er bei Bedarf Ja. Cortisolsalbe Ja. und Haut Salbe wieder. mit Cortison, was bedeutet, Herr Reik? Milde Hautpflegesalben. Er macht eine regelmäßige Hautpflege mit Salben und bei, jetzt sagen wir das Begriff Exazerbation, auch eine kortisonhaltige Salbe, die er hier jetzt nicht genau benennen konnte, welches Präparat. Ja. Sie haben gesagt, Salbe mit Cortison. Ja, man kann sagen, auch kortisonhaltige Salbe. Okay. Manchmal sind es ja auch Mischsalben, die in der Apotheke hergestellt werden. Da ist ein Anteil Cortison drin und andere Anteile. Gut. Gibt es sonstige Auffälligkeiten in der jüngeren Vorgeschichte des Patienten? Familiäre Anamnese. Genau, ich. Ist der Patient im Ausland gewesen in den letzten Und Monaten? Ausland, ja. Ja, genau. Er war in Thailand vor 4 Monaten. Aber er meinte, bevor er in Thailand gegangen ist, hat er bei seinem Hausarzt eine Impfberatung oder Impf. Genau. Der Impfstatus vor der Reise war der Impfstatus laut Hausarzt in Ordnung. Ja, genau, in Der Ordnung, ja. Patient in Thailand in einem Malaria-Gebiet. Ja. Aber vor 4 Monaten, Herr Heiko. Eine Malaria kann bis zu einem Jahr nach Rückkehr ausbrechen. Ja. Leider. Ja, Eine interessant. wichtige Frage. Eine wichtige Frage, die Sie dem Patienten stellen müssen. Die nächste Frage wäre, hat der Patient eine Malaria-Prophylaxe betrieben? Nein, Ja. der Patient hat keine Malaria-Prophylaxe betrieben, weil ihm gesagt wurde, dass die Jahreszeit nicht malariatypisch ist und er war auch nicht in einem ganz gefährlichen Malaria-Gebiet, aber er weiß es nicht genau. Aber eine Malaria-Prophylaxe wurde nicht betrieben. Es hätte auch fragen können, vielleicht, dass er von einer Mücke gestochen Weiß man ja nicht immer. Man ist. merkt es nicht Ja. immer. Und die Frage sollte man stellen. in Thailand irgendwelche Erkrankungen gehabt? Waren Sie im Malaria-Gebiet? Haben Sie eine Malaria-Prophylaxe betrieben und war sie auch ausreichend? Ja. Viele Patienten nehmen das leider nur zur Hälfte oder so etwas. Gut, also Ja. die Frage gehört dazu. In der Familienanamnese Ja. ist erwähnenswert, dass ihr Mutter unter Brustkrebs, Karzinom, Ja. Mammakarzinom. Mammakarzinom oder wegen des Mammakarzinoms operiert wurde und jetzt. Vor 3 Jahren wurde Ja. Mutter an einem rechtzeitigen Mammakarzinom operiert. Das Genau. Er bekommt jetzt Strahlentherapie. eine Radiatio. Radiation. Radiatio. Ja, genau. Sein Vater leidet auch unter an Asthma. Ja. Auch sein Bruder leidet auch an Asthma. Genau. Seine Geschwister hat, Meine Schwester, Schwester. seine Schwester hat Hypertyreose. Hypo, ja. Tyreose. Ja, seine Schwester hat wohl eine hypothyreote Struma. Die leidet unter der Schilddrüsenvergrößerung, ja, Genau, ja. mit Hypothyreose. Ja. Gut, okay. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz seit letzten 5 Tagen. Auch Stuhlfrost, Pyrexie, genau. Aber die Frage nach Wasserlassen und Stuhlgang, gibt es keine Auffälligkeiten. Gut, und es besteht eine ausgeprägte Hyperhidrosis. Ja. Hyperhidrosis, ja. Gut. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Das ist eine gute Frage. Ich habe drei Verdachtsdiagnosen. Ja. Es könnte sein, erstmal ein Tonsillitis, akute Tonsillitis Okay. sein, aber nicht ganz. Das ließe sich ja durch eine, sagen wir mal, Inspektion in die Mundhöhle relativ schnell klären, wie der Rachen innen drin aussieht. Ja, okay, Also gut. nach der Operation könnte der Abszess Ja. auftreten, Ja. weil er keine richtige Medikamente, Antibiotikum, Therapie bekommen hat nach der Operation. Okay. Und was kommt noch differenzialdiagnostisch in Betracht? Er war in Thailand, vielleicht auch Nein. Ja. Ja, okay. mal Es kann eine Malaria sein. Malaria sein, ja, genau. Wie gesagt, die Malaria, Und so reisemedizinische Fortbildung gemacht und da wurde extra darauf hingewiesen, es gibt Fälle, wo die Leute erst ein Jahr nach Rückkehr Malaria-Symptome entwickelt haben. Habe ich nie für möglich gehalten, aber diese Fälle gibt es. Und ich bin Kardiologe, Sally. Aber es gibt noch eine andere Diagnose, die mir sehr wichtig ist. Ja. Siehst Was hat der Patient unterlassen? Was wurde weder von ihm noch vom Zahnarzt gemacht? Ja. Da Antibiotika. Fällt mir gerade nicht ein. Es wurde ja seitens der Herzklinik, wo der Patient diesen Eingriff hatte mit der Ja. Okklusion, wurde ja für ein Jahr eine Endokarditis-Prophylaxe empfohlen. Ja, genau, normalerweise sollte. Ja, und was könnte denn bei dem Patienten vorliegen? Endokarditis, ja, genau. Das muss man zumindest Ja, auf jeden Fall, ja, genau. muss man auf alle Fälle in Erwägung ziehen. Und ich sage mal, die beiden gravierenden Diagnosen bei dem Patienten wäre der Verdacht auf Endokarditis oder der Verdacht auf Malaria. Ja. Weil das sind zwei vital bedrohliche Krankheitsbilder. Dagegen wäre jetzt eine Tonsillitis oder ein Abszess noch vergleichsweise, sagen wir mal, harmlos. Es käme auch noch in Betracht bei dem Patienten eine Mononukleose. Ja. Ja, genau. Der Patient ist 22 Jahre alt. Er hat Kontakte, und eine Mononukleose kann durchaus so hohe Temperaturen machen und auch eine Angina imitieren. Es kann zu diffusen Schwellungen führen. Vielleicht hat der Patient auch noch eine geschwollene Milz. Das weiß er aber nicht genau. Das würde die Untersuchung ergeben. Also ich würde die erste Verdachtsdiagnose auf alle Fälle Endokarditis, ja. acht auf Endokarditis Na genau. bei mangelhafter Prophylaxe. Ja. Die nächste Stufe wäre schnell zu objektivieren durch einen dicken Tropfen im Labor, Verdacht auf Malaria. Das lässt sich schnell ausschließen. Die anderen Diagnosen wie eine Endokarditis ist sicherlich umfangreicher. Und das andere wäre eine Mononukleose beziehungsweise ein Abszess. Aber der Zahnarzt hat zweimal kontrolliert und hat gesagt, der Lokalbefund ist gut. Das war so erstmal das. Ja, genau. Das war jetzt etwas gemein von mir, aber es ist einfach ein unklares Fieber. Und da sollten Sie auch, haben ja nachgefragt mit dem Herz, was wurde denn da gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, das wurde vergessen mit dem Antibiotikum. Bei der Reiseanamnese waren Sie etwas, haben nicht genau gefragt. Ja. Da hätte ich mir gewünscht, dass Sie gefragt haben, Thailand, waren Sie im Malariagebiet? Haben Sie, weil eine Impfung da ja nun nichts nützt im Augenblick, zumindest bei Erwachsenen nicht, haben Sie eine Malaria-Prophylaxe betrieben? Danke. Dann muss man schon zumindest hellhörig werden. Zustand von 4 Monaten in einer potenziell Malaria-Gegend gewesen, auf alle Fälle auf Malaria untersuchen. Ja, Gut, Sie haben, ich habe Sie zwischendurch etwas verwirrt, weil ich einfach zwischendurch etwas gesagt habe, aber Sie haben versucht, die Anamnese systematisch aufzubauen und zu erheben. Versuchen Sie weiterhin, gerade der einleitende Arzt beim Oberarzt war sehr lang, Herr Beck, ist das und das, der sich dann bei uns, das war ein ganz langer Satz, wo Sie dann am Ende vielleicht gar nicht mehr genau wissen, was habe ich jetzt so richtig alles gesagt. Machen Sie lieber vorher mal einen Punkt und beginnen Sie einen neuen Satz. Ja. Aber das ist besser für Sie, für die Übersicht, ne? Und versuchen natürlich, die Fachbegriffe Ja. zu erinnern, wenn jemand sagt, ich habe 39 Grad Fieber, dann sollten Sie sagen, es bestehen bei dem Patienten seit 5 Tagen febrile Temperaturen bis 39. Und dann habe ich jetzt, jetzt nicht so gemein, ich habe nicht gefragt, wo hat der Patient das denn gemessen? Unter der Achselhöhle, rektal oder Oder oral? Das würde ich auch kurz fragen. Herr Beck, wo haben Sie das Fieber gemessen? Ja, das wäre noch super, dass Sie das noch dazu bringen. Und die anderen Dinge, an denken, Schilddrüsenvergrößerung, Struma, ja, genau, ich komme. Struma, die Leistenhernie, Hernia inguinalis mit Herniotomie, dass sie das sich möglichst dann hinter diese Begriffe schreiben. Jeder hat da so seine eigene Technik. Und dann denke ich, ist das dann eine vernünftige Vorbereitung für eine Prüfung. Ja, danke.